wir bekommen. Hier haben wir gestritten, dort das Leben genommen. Was nützen uns die Orden, wenn die Idee nun stirbt? Was ist aus dem Volk geworden? Der Feind ist auf ewig verdirbt. Wir waren Soldaten der großen Armee. Die Freiheit der Heimat war unsere Idee. Trotz unserer Opfer herrscht nun der Zerfall. Gnadenlos der Tod in roter Gestalt. Wir waren Soldaten der großen Armee. Die Freiheit der Heimat war unsere Idee. Trotz unserer Opfer herrscht nun der Zerfall. Gnadenlos der Tod in roter Gestalt. Hätten wir's geahnt, noch mehr ist versucht, noch mehr euch gewarnt. Unsere Nachkommen nicht vor dem Ungeist gefeit, damals überlebt und nun dem Tode geweiht. Wir waren Soldaten der großen Armee. Die Freiheit der Heimat war unsere Idee. Trotz unserer Opfer herrscht nun der Zerfall. Gnadenlos der Tod in roter Gestalt. Wir waren Soldaten der großen Armee. Die Freiheit der Heimat war unsere Idee. Trotz unserer Opfer herrscht nun der Zerfall. Gnadenlos der Tod in roter Gestalt. Steil!